fahren, ja. Guck, ich kauf mir mal weiße S-Class. Immer noch scheißegal, was ihr sagt. Nein, ich kenn euch nicht gut, na, na. Undercover, nicht mehr überfahren, ja. Guck, ich kauf mir mal weiße S-Class. Immer noch scheißegal, was ihr sagt. Nein, ich kenn euch nicht gut, na, na. Sie fühlt sich gut an, Rolly Daters. Es ist kein Zufall, dass ich Geld mach. Guck, ich leb mein Leben mit jedem Komfort. Guck, viele, sie reden, egal Komfort. Ich muss runterkommen, brauch Marlboro Gold. Guck, der Kopf brennt, weil viele was wollen. Du bist mein Cousin, na, na, nein. Auf einmal Cousin, na, na, nein. Weißt, wer ich bin? Ich bin Heavy Raider. Zu viele Stimmen reden auf mich ein, bra. Doch gib ein Fick, alles still, mach jetzt Fluch. Nächte lang in der Booth, mir geht's gut. Undercover, nicht mehr überfahren, ja. Guck, ich kauf mir mal weiße S-Class. Immer noch scheißegal, was ihr sagt. Nein, ich kenn euch nicht gut, na, na. Undercover, nicht mehr überfahren, ja. Guck, ich kauf mir mal weiße S-Class. Immer noch scheißegal, was ihr sagt. Nein, ich kenn euch nicht gut, na, na. Yeah, was sag ich viel, doch es ist nicht einfach. Ist die Seele tot, hilft dir auch kein Maybach. Du kommst nicht dazu, wenn du's ja nur nein sagst. Guck, du kommst nicht dazu, wenn du's ja nur nein sagst. Yeah. So viele Fake-Niggos unterwegs. So viele Night-Niggos unterwegs. So viel Hate-Niggos auf meinem Weg. So viele Bitch-Niggos unterwegs. Undercover, nicht mehr überfahren, ja. Guck, ich kauf mir mal weiße S-Class. Immer noch scheißegal, was ihr sagt. Nein, ich kenn euch nicht gut, na, na. Undercover, nicht mehr überfahren, ja. Guck, ich kauf mir mal weiße S-Class. Immer noch scheißegal, was ihr sagt. Nein, ich kenn euch nicht gut, na, na.